Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 9 bis 10. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf die Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Gott segne dieses Wort. Plan für Ewigkeit. In diesem Bibeltext hier aus dem Epheserbrief im Neuen Testament lernen wir mehr über Gottes Plan für die Ewigkeit. Und hier kommt es darauf an zu verstehen, dass eben Paulus den Ephesern schreibt, wie wichtig es ist zu verstehen, warum Jesus Christus gekommen ist. Denn im ersten Vers hier lesen wir, dass der Gottes verborgene Wille eben offenbart worden ist durch Jesus Christus. Also Jesus Christus ist Gott im Fleische, Gott ist Mensch geworden und ist für unsere Sünden gestorben am Kreuz. Wieder auferstanden am dritten Tag und in den Himmel gefahren und hat uns den Heiligen Geist geschickt. Und es kommt hier darauf zu verstehen, dass eben, wie es nun hier heißt, dass Gott beschließt oder beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Das bezieht sich hier auf den zum einen auf den jüngsten Tag, also wenn Jesus Christus das zweite Mal wiederkehrt. Wichtig ist aber hier zu verstehen, wo es heißt Vollmacht, dass die Vollmacht von Christus eben jetzt schon gegeben ist. Ja? Und da könnt ihr reingehen in das Matthäus-Evangelium, auch im Neuen Testament, Kapitel 28, Vers 18 bis 20. Ja, und da heißt es eben, Jesus sagt in Vers 18, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Jetzt schon, hier im Jetzt. Ja, das ist wichtig zu verstehen, denn wir haben jetzt schon, wir, die wir als reuige Sünder zu Jesus Christus kommen, Teil an Gottes Plan für die Ewigkeit in und durch Jesus Christus, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm. Und darauf kommt es an. Ja, Jesus Christus hat jetzt schon die Macht über all das oder die Vollmacht, Macht, wie auch immer ihr das sagen wollt. Also die, alle Attribute, dass Gott also allwissend ist, allmächtig ist, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft kennt. Ja, wir in unserer eigenen Kraft können gar nichts tun, aber durch in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus können wir schon teilhaben an Jesus Christus Plan und Zeitrahmen, ganz speziell für unser eigenes Leben. Und darauf kommt es an, ja, das zu verstehen. Und Gottes Plan für die Ewigkeit ist eben hier so ausgedrückt. Und wichtig ist, dass wir, bevor wir überhaupt rausgehen und anderen Leuten von der guten Nachricht erzählen, ist, dass wir in unserer eigenen persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen wollen, durch den Heiligen Geist. Und das geht eben, wie gesagt, nur durch unser tagtägliches Bibelstudium und uns in der Bibel zu lesen und zu beten und uns zu erinnern, wer Jesus Christus eigentlich ist. Es geht immer wieder nur um Jesus Christus. Alles andere ist nicht entscheidend. Ja? Also nehmt euch das zu Herzen, hier aus dem Epheserbrief und eben auch aus dem Matthäusevangelium. So können wir an Gottes Plan für die Ewigkeit teilhaben. Und unser Jesus wird uns das ins Herz sprechen. Wir als reuige Sünder, die wir uns ihm unterordnen, ja, hilft uns dann zu sagen, was genau er vorhat in unserem Leben. Und ja, das dauert manchmal auch eine Zeit, das geht nicht sofort. Der Heilige Geist wirkt in und durch uns. Aber wir müssen uns Jesus Christus nicht nur unterordnen, sondern eben auch genau ihm zuhören. Ja? Und darauf kommt es an, zu verstehen, dass Jesus Christus uns direkt ins Herz spricht, was er denn vorhat. Und darauf kommt es an. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für deinen Plan für die Ewigkeit hier aus dem Epheserbrief. und auch im Matthäus-Evangelium, dass wir verstehen, aus dem Kapitel 28, Vers 18 bis 20, dass dir alle Macht, alle Vollmacht gegeben ist. Darauf kommt es an. Und dass wir teilhaben können an deinem Plan für die Ewigkeit. Und wir freuen uns, dass wir zu dir kommen können als reuige Sünder und in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Du hilfst uns in all diesem, besonders durch unsere Bibelaktivität tagtäglich hin und durch dein Wort zu wachsen. Und darauf kommt es an, dass wir so auch teilhaben können an deinem Plan für die Ewigkeit. Die Bibel ist natürlich eben auch Teil deines Plans für die Ewigkeit als unser Richtmaß und unser lebendiges Wort, die Bibel, dass du uns hilfst. Wir danken dir, Herr Jesus, für all dieses. Wir lieben dich, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.